Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast über den Mai 2011. Heute werden wir einmal die aktuellen News aus dem letzten Monat April und dann auch noch der ersten Woche im Mai besprechen. Und neben mir dabei ist heute auch Sarah. Hallo. Und dann Marcel. Hallo. Und da beginnen wir mal wie jeden Monat mit den News aus unserer Community. Da beginnen wir mit dem Wiki. Da lief ja jetzt im April oder bis Mitte April noch der 5. Schreibwettbewerb und da sind jetzt die Gewinner bekannt. Gewonnen hat Chantre mit dem Artikel zur 7. Ufer. Das war leider nicht mein Favorit, aber mein Favorit ist immerhin auf den 2. Platz gekommen. Das war das Kapitel 760 von H5. Nehme ich mal an, dass der Name so ausgesprochen wird. Und auf Platz 3 ist das Kapitel 579 von Nami-chan. Also diesmal sehr viele andere Artikel auf den ersten Rängen und keine Episode, wie es ja bei den ersten 4 Schreibwettbewerben der Fall war. Und da möchte ich mich nochmal herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Das waren ganze 10 Stück, die da mitgemacht haben. Und es hat auch riesig Spaß für mich gemacht, die ganzen Artikel zu bewerten. Da waren richtig gute dabei und ich bin auch gespannt, wie es dann mit den Kandidaturen ausgehen wird, ob dann noch lesenswerte oder exzellente Artikel rauskommen. Ich könnte mir vorstellen, dass da so mindestens 3 bis 4 noch ausgezeichnet werden. Und dann möchte ich hier noch darauf hinweisen, dass im Juni, in der ersten Woche, also ziemlich zeitig nach unserem News-Podcast, dann auch im Wiki das, ich glaube, 6. Qualitätsoffensiven-Wochenende starten wird, wo dann alle Benutzer dazu aufgerufen werden, alte, bestehende Artikel zu verbessern und inhaltlich auszubauen. Dann machen wir weiter mit dem Forum. Da ist ja jetzt Anfang Mai der 2. Charakter-Contest gestartet, den ich ja letztes Jahr ins Leben gerufen hatte, einfach so, mal aus Spaß. Und da hat sich jetzt schon eine 2. Ausgabe zu entwickelt. Da sind bisher die ersten 4 Runden am Laufen und es sieht schon sehr spannend aus. Wir hatten ja auch einen eigenen Podcast dazu aufgenommen, der dann am 1. Mai erschienen ist, weswegen jetzt auch der News-Podcast um eine Woche verschoben wurde. Dann gab es im Forum noch eine Umstrukturierung des Teams. Da wurde Dust zum Admin ernannt, Gurgel zur neuen Technikerin, weil Wolf nicht mehr dieses Amt bekleiden wird. Python und ich, wir haben beide dort einen neuen Rang bekommen, weil wir unserer Tätigkeit als Administrator nicht mehr so sehr nachkommen können. Und sind jetzt in den Rang des Gründers gewechselt. Also wir beide sind die beiden Gründer. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Dann gab es noch eine Änderung der Menüpunkte oben, weil einige davon nicht so benutzt wurden und einige ganz unten im Forum verlinkt waren. Deswegen wurden die jetzt nach oben gepackt. Und des Weiteren gab es noch eine Erneuerung der Regeln, die ja schon seit einigen Monaten, glaube ich, am Laufen war. Und jetzt neu ist auch die interne und die öffentliche Bewertung aller Teammitglieder. Plus meine Wenigkeit. Also ihr habt die Möglichkeit, uns alle zu bewerten und auch Texte zu schreiben, wie wir uns denn verhalten und was wir verbessern sollten und alles Mögliche. Und das wird dann halt mal geguckt, was dann da so rauskommt. Und die Ergebnisse hört ihr wahrscheinlich im nächsten News-Podcast. Ja, im News-Blog, da haben wir jetzt neu die aktuellen Spoiler. Die habe ich am Freitag noch eingerichtet. Die sind jetzt nicht mehr im Wiki bei uns zu finden, sondern im News-Blog. Da werde ich mal gucken, wie wir dann das mit der Arbeit noch regeln. Da haben sich ja schon einige Benutzer auch im Wiki sehr stark engagiert, die aktuellen Spoiler auf dem Laufenden zu halten. Die müssen wir auch noch irgendwie damit einbinden. Ja, im Wiki ist jetzt anstelle dessen in der Sidebar die Liste aller Fälle verlinkt, wo ja vorher die aktuellen Spoiler verlinkt waren. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass unser Partner-Podcast, der BisaCast, sich verabschiedet und in eine Pause geht, weil die Moderatoren keine Zeit mehr haben, um den Podcast aufzunehmen. Da möchte ich mich nochmal herzlich für die Partnerschaft bedanken und wünsche natürlich allen Moderatoren und allen Beteiligten dort alles Gute auch für die Zukunft. Dann noch eine generelle Ankündigung, und zwar wird am 28. Mai in Düsseldorf das 3. User-Treffen der Detective Conan Community stattfinden. Also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden oder hier auch in den Kommentaren schreiben, dass ihr dabei sein wollt. Wir sind auf jeden Fall dort vor Ort mit, ich weiß gar nicht, wie viele da kommen werden, ich schätze mal so 20 bis 30 Benutzer. Ja, da könnt ihr dann auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr dann da in Düsseldorf in der Nähe seid, wo ja eigentlich an dem Tag der Japan-Tag stattfinden sollte, aber der wurde ja jetzt irgendwann in den Oktober, glaube ich, verschoben. 15. genau zu sein. Okay, der 15. Soweit dann auch zu den News aus unserer Community. Dann machen wir weiter mit dem Punkt Anime in Deutschland. Und da hat sich unser Redakteur Heiji, oder hier auch im Panelcast als Daniel bekannt, mal bei RTL 2 schlau gemacht, wie es denn um die Ausstrahlung von Detective Conan aussieht in ihrem Programm. Und da haben wir ein paar Antworten bekommen, die könnt ihr gerne bei uns im Newsblog nachlesen. Ich will das jetzt hier nicht alles zitieren. Es gibt natürlich keine neuen Informationen, wie sollte das auch sein, sonst hätten wir schon einen super News-Themen-Podcast gedreht, um euch darüber zu berichten. Und des Weiteren wurde von Kaze bekannt gegeben, dass die Blu-ray zu Film 14 verschoben wurde und dann auch noch nachgereicht, dass die DVD nun auch noch verschoben wird. Beides auf den 13. Mai 2011. Die beiden Scheiben sollten ja eigentlich ab dem 29. April erhältlich sein. Wir werden da auf jeden Fall auch noch casttechnisch was zu machen. Seid da mal gespannt. Wann das kommen wird, steht noch nicht fest. Wir müssen mal sehen, wie wir das zeitlich so hinbekommen. Ja, ist natürlich sehr schade jetzt, dass die DVD und die Blu-ray verschoben wird, aber soweit ich das mitbekommen habe, liegt das ja daran, dass die nicht gedruckt oder nicht. Ja, die Boxen wurden irgendwie nicht rechtzeitig bedruckt. Ja, genau. Und deswegen, also Kase trägt da keine Schuld. Naja, kann ja mal vorkommen. Also mir macht es nicht aus, wenn die DVD oder die Blu-ray 2 Wochen später erscheint. Also da ist mir die Qualität dann doch schon wichtiger als das Datum. Ja, und man kann es auch positiv sehen, so hat man in 2 Wochen weniger zum nächsten Film zu warten. Beziehungsweise zum nächsten Band. Das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Und zwar hat EMA das Winterprogramm 2011-2012 bekannt gegeben. Ja, und zwar war da ja schon bekannt, dass der Band 69 im Juni 2011 erscheinen wird, also direkt praktisch jetzt einen Monat nach dem 14. Film. Da wurde jetzt auch das Cover veröffentlicht. Das sieht eigentlich recht angenehm aus und auch wieder mit einem Blau als Farbton. Und im September war ja auch schon bekannt, dass der Band 70 dann da erscheinen wird. Jetzt wurde halt durch das neue Winterprogramm bekannt gegeben, dass im Oktober ein Sonderband folgen wird. Und zwar trägt er den Titel Conan vs. Kaito Kid. Also ein Sonderband, der einige Treffen zwischen Conan und Kaito Kid, ja, listet. Und die ihr euch dann nochmal nachlesen könnt, wenn ihr das alles mal so gesammelt haben wollt. Der Sonderband wird um die 6 € kosten und ja, liegt damit auch im Preisniveau der normalen Detektiv-Conan-Bände. Soweit ich das mitbekommen habe, gab es schon mal in Japan ein Band mit den ersten Fällen, die über Kaito Kid ging. Und jetzt wurde dann halt noch ein zweiter Band im April 2010 nachgeschoben, der halt die neuesten Fälle dann auch inhaltlich behandelte. Und der wird jetzt auch hier in Deutschland veröffentlicht. Also der erste Sonderband, soweit ich das weiß, nicht. Und der zweite, der kommt jetzt dann im Oktober, also direkt einen Monat nach dem Band 70 dann auch. Und wieder einen Monat später kommt dann der Band 71 schon im November 2011, also dicht an dicht da. Und dann kommt im März 2012, also wieder 4 Monate später, Band 72. Finde ich eigentlich recht schön, dass hier die ganzen Bände schon bekannt gegeben wurden, obwohl die teilweise noch gar nicht in Japan raus sind. Und der Sonderband ist natürlich auch schön. Ich glaube, das ist sogar der erste Sonderband, der hier in Deutschland zu der Serie Detective Conan überhaupt rauskommt. Und EMA veröffentlicht ja sonst eigentlich auch kaum Sonderbände oder sowas. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass Detective Conan sehr gut läuft und die jetzt auch was anderes ins Programm aufnehmen wollen, um da halt auch ein bisschen Geld zu machen. Ja, schade finde ich es natürlich, dass dann hier halt dicht an dicht veröffentlicht wird, statt hier einfach mal irgendwas in der 6-monatigen Pause, die wir jetzt ja schon seit Dezember 2010 erleben, da was reinzuschieben. Zum Beispiel im März hätte man jetzt hier 2011 was reinpacken können. Ist nicht sehr günstig, aber ja, als Fan muss man damit dann eben leben. Ja, aber ich verstehe nicht, warum die das am Ende so häufen, am Ende des Jahres. Also, das ist irgendwie unlogisch, aber naja. Ja, ich finde es auch komisch, dass jetzt erst 6 Monate waren bis Juni und dann im Dreimonatsabstand. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es durchgängig einfach im Viermonatsabstand wäre. Ja, und vielleicht hat auch die RTL2-Ausstrahlung da einen kleinen Schub bei den Verkäufen nochmal gegeben, als die Filme ausgestrahlt wurden, dass dann mehr Mangas verkauft wurden. Ja, das kann natürlich auch sein. Wegen der Veröffentlichung stehen ja auch noch die Short Stories Bände bei uns hier auf der Warteliste. Also da haben die ja mal, ich glaube nach Band 18 war das abgebrochen. Da würde ich mich auch freuen, wenn das vielleicht nochmal fortgesetzt werden würde. Aber naja, ich weiß nicht, damals waren die Einnahmen ja dadurch nicht so groß und von daher mal schauen, ob sich da vielleicht noch auch noch irgendwas ergibt, wenn die jetzt hier schon Sonderbände rausbringen. Also mal schauen. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Ja, vor allen Dingen, weil es ja nicht zu vielen Anime-Sonderbände gibt. Ne? One Piece hat die. Hat noch irgendeine Anime-Sonderbände? Also Manga jetzt in Deutschland jetzt. Also Ja, Japan. Naruto hat ja auch welche. Also da habe ich auch einen bei mir liegen hier, obwohl ich eigentlich gar kein Naruto-Fan bin und auch keinen einzigen Naruto-Band hier habe, aber ich habe den Sonderband. Das ist schon mal sehr Hey. wichtig. Ja, und sonst zu Death Note habe ich auch noch zwei. Also es gibt schon ein paar sonst. Also in Japan gibt es auf jeden Fall so Detective Conan sehr viele. Da habe ich auch massenhaft bei mir hier stehen. Auch zu den Filmen und alles Mögliche. Da gab es ja auch die Super Digest Books und noch so ein Band über die Treffen mit der Organisation und alles Mögliche. Also da, wenn die da wirklich hier alles rausbringen wollen, dann haben die wirklich noch, da könnten die praktisch jeden Monat wieder was rausbringen, wenn man das so sieht. Ja, könnten sie. Vor allen Dingen haben die auch die ganzen Moviebände und so. Ich will auch den von Movie 7 hier stehen. Zum teuren Preis importiert. Aber naja. Vor allem könnte man ja eigentlich auch, wenn es jetzt wegen der guten Quoten zu den Filmen war, könnte man ja eigentlich auch die Bücher zu den Filmen rausbringen. Also das wäre dann ja auch schon was. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wer damit jetzt in Verbindung steht oder die Soundtracks oder so. Also ja, wenn das wirklich so sein sollte. Wie ist es eigentlich? Sind diese Bände zu den Filmen so Mangas oder sind das einfach Romane irgendwie? Bei den Realfilmen waren es ja wohl Romane irgendwie. Also bei den Filmbänden, die sind erstmal viel, viel fetter als die Mangas. Gleiche Größe haben sie, glaube ich, aber von der Höhe jetzt her. Und die Bilder sind bunt. Also das sind wirklich die Screenshots sozusagen aus dem Film und daneben mit Sprechblase. Ah, das ist natürlich eine nette Sache, ja. Also sie sind ein ganz klein wenig größer, aber auch nicht so extrem. Die haben also jetzt, ich habe ja auch hier ein paar andere Sonderbände stehen, die haben also die Größe von den Sonderbänden und von daher passt es eigentlich auch ganz gut. Also ein bisschen größer als die anderen und in Farbe und wie gesagt dann alles ein bisschen dicker. Und es gibt ja auch noch immer die Version in zwei Teile aufteilt. Also dass es dann halt zu jedem Film praktisch einen super dicken Band gibt und dann noch die Version in zwei Bänden praktisch. Ich weiß auch nicht wieso, aber. Ja, das hat man bei Movie 13 hat man das ja im Moment noch und Movie 14 gibt es im Moment, glaube ich, nur einen Band von. Soweit ich das mitbekommen habe in meinen Japan-Fachmärkten in Düsseldorf. Okay, da kommen wir zum Anime in Japan. Da will ich gerne erst nochmal ganz zu Beginn ein paar Bewertungen für alte Episoden nachtragen. Die habe ich ja euch schon seit 2 Monaten versprochen und ja, die reiche ich jetzt einfach mal nach. Da beginne ich mal direkt mit Episode 604. Das war ja die erste Episode, von denen ich noch nicht gesehen habe. Und Episode 605, also zu dem Fall mit den beiden verschlossenen Zimmern. Da muss ich sagen, dass ich die richtig gut fand und auch mal richtig abwechslungsreich zu den anderen Fillern, wie auch Marcel damals schon gesagt hatte. Ein genialer Trick, darauf hätte eigentlich auch Aoyama kommen können, praktisch. Und ja, also ich habe da nichts auszusetzen, außer dass das irgendwie ein bisschen komisch war mit den, ja, Polizistentrick, wo Conan da die Polizisten ausgetrickst hat und mit der Narkose von Kogoro, aber sonst, also besser kann man ein Anime-Original eigentlich nicht machen und das von daher gebe ich hier einfach mal 5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also besser geht das eigentlich nicht. Episode 606 und Episode 607 fand ich dagegen schon ein bisschen komischer. Auch, dass der Direktor der Teitan Grundschule da erstmals in einem Filler aufgetaucht ist. Da habe ich mich auch gefragt, was denn das soll. Ich glaube, der war vorher noch nie zu sehen. Und sonst sind die Charaktere auch ein bisschen extrem dargestellt. Und von daher gebe ich einfach mal 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also man kann den Fall gucken, aber er ist nicht der Beste. Marcel meinte ja damals, dass Kobayashi da keine große Rolle zukam oder die irgendwie nicht so im Zentrum stand. Das fand ich jetzt eigentlich nicht so. Also ich mit dem zentralen Hinweis, den sie gegeben hat als Jurorin, das war ja schon, also hatte großen Einfluss auf den Verlauf des ganzen Falls und ohne den Hinweis wäre es ja eigentlich auch gar nicht aufgeklärt worden, denke ich mir mal. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, ich hatte auch 3 und 2 gegeben, aber das war auch, glaube ich, die zweite Episode, wo Fräulein Kobayashi nicht mehr so wirklich zu Wort kam. Also in der ersten hatte sie, hast du recht, diesen Tipp gegeben, den großen Hinweis da. Ja, was ich auch noch komisch fand, war, dass Conan da ganz auffällig diesen Lautsprecher vom Stimmenverzerrer an Kogoros Jacke anbringt, als er dann meint, dass da irgendwie Fusseln sind. Das war ja irgendwie schon ein bisschen komisch. Also, ich glaube, darauf wäre Kogoro noch nicht mehr am Manga drauf reingefallen. So banal. Ja, Episode 608 und 609, also wir haben's gleich. Das fand ich eigentlich sehr gelungen, obwohl ich da auch die Manga-Version wieder bevorzuge von der Einleitung her. Und vom Werbespot, also der, ich weiß gar nicht, ob der im Manga genauso umgesetzt war oder ob die da noch irgendwas dazugepackt haben. Da bevorzuge ich auf jeden Fall die Manga, aber sonst die zweite Episode vor allem, die ist eine gelungene Umsetzung des Originals und von daher kann ich hier auch, ja, gut 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also ein sehr gelungener Fall. War ja auch schon im Manga so, von daher. Dann machen wir weiter mit der Episode 610, beziehungsweise der Episode 610 bis 613. Das ist ja der aktuelle Fall um den Dämonenhund, der in Japan läuft. Und da geht das Ganze ja mal los mit einer mysteriösen Einleitung, wo dann Conan, Kogoro und Ran in der Detektei sitzen und dort einen Film im Fernsehen angucken. Und zwar keinen geringeren als den Hund von Baskerville von Sherlock Holmes. Dann kommen auf einmal Heiji und Kazuha rein und meinen, dass es einen realen Dämonenhund geben würde. Eben genauso wie im Fernsehen. Und ja, dann machen sich eben Conan und Heiji auf den Weg zu einem gewissen Shinichi Kodo. Komisch, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ja, der ist dann auf einmal verstorben. Oder den finden sie dann auf einmal ermordet vor in einem scheinbar verriegelten Raum. Als einzige Verdächtige ist seine Pflegefrau, sage ich mal so, kommt da in Frage und entsprechend wird sie dann auch als Täterin überführt. Allerdings behauptet sie dann am Ende, dass jemand anders ihr aufgetragen hat, das alles als Mord zu tarnen und entsprechend, dass sie nicht die Täterin ist, was sich dann auch als wahr herausstellt. Das heißt, jemand anders steckt hinter diesem Mord. Da gibt es eine Verbindung zur Familie Inobushi, so wie wir es hier in Deutschland aussprechen würden. Dementsprechend macht sie dann halt die ganze Gruppe wieder mit Kazuha, Ran, Kogoro und eben den beiden Detektiven, oder Kogoro ist ja eigentlich auch ein Detektiv, auf den Weg zum Anwesen der Familie und dann wollen sie da eben herausfinden, was die ganze Familie damit zu tun hat, mit diesem Fall und wie denn der Dämonenhund entstanden ist, praktisch. Ja, auf jeden Fall fand ich die erste Episode sehr gut und auch vor allem, dass es im Opening eine eigene Sequenz zu dem Fall gab. Das gab es ja, ich glaube, soweit ich den Anime verfolgt habe, glaube ich noch nie. Jetzt werde ich bestimmt eines Besseren belehrt. Ja, tut mir leid. Doch bei der roten Wand gab es das. Da war auch irgendwas mit im Opening mit Yamato, glaube ich. Naja, ja. Ah, okay. Dann Ist geht's. auf jeden Fall sehr selten, hast schon recht, ja. Dann ist es auf jeden Fall eine besondere Sequenz im Opening, die jetzt mal wieder mit dabei ist. Ja, ansonsten finde ich den Fall auch sehr gelungen, weil eben auch Conan und Heiji zusammenarbeiten, was ja auch ziemlich selten jetzt in letzter Zeit gewesen ist. Und dieser Fall spricht mich halt auch dementsprechend an. Was mich sehr verwundert hat, ist der Episodentitel, weil das ja irgendwie gar nicht mit den anderen Episodentiteln von den folgenden Episoden zusammenhängt, obwohl ja doch inhaltlich ein Zusammenhang da besteht. Also, das hätte ich doch schon zusammengetan und auch diese vier Episoden dann bei den vier Episoden kenntlich gemacht, dass sie dann auch wirklich zusammengehören und ein und demselben Fall zuzuordnen sind. Aber von daher kann ich dem ganzen Fall 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. 5 wären es nicht, weil ja der Fall doch ein bisschen zu durchsichtig ist, auch mit dem, dass es da halt einen Verdächtigen nur gibt. Aber das steigert sich halt noch bei den kommenden Episoden. Ach so, meintest du mit diesem Episodentitel, dass die erste Episode das Opfer ist Shinichi Kudo hieß und danach erst das mit dem Inobushi im Titel war? Ja, genau das. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich hätte sonst so irgendwie den gleichen Vorspann genommen, dann halt in Klammern, wo da halt immer was anderes steht. Da hätte ich vielleicht hingeschrieben, das Opfer ist Shinichi Kudo oder so. Oder irgendwas. Ach so, na, ich denke, man wollte wahrscheinlich einfach ein bisschen Aufmerksamkeit, ja, in Anführungszeichen erregen, dass eben, oh, Shinichi Kudo stirbt in dieser Episode. Also, naja, gut. Danach geht der Fall wahrscheinlich richtig los. Ich habe es jetzt nicht geguckt. Aber, naja, gut. Was ich noch zu der ersten Folge davon sagen möchte, ich fand das sehr gut, dass sie da in der ersten Folge auch so viel, also direkt das aufgeklärt haben und alles und nicht das wieder in die Länge unendlich gezogen haben, sondern das Kapitel dann noch abgeschlossen haben, direkt mit der ersten Folge. Dann geht's weiter mit der Episode 611. Da hat mich gleich mehr verwundert, oder das war mir im Manga gar nicht so sehr aufgefallen, dass Tomoaki Arzt ist, also auch vom Aussehen her ähnelt er doch sehr dem Dr. Areide. Ich glaube, da hat sich Aoyama ein bisschen inspirieren lassen. Da sehe ich auf jeden Fall eine ganz klare Verbindung, was mir im Manga nicht aufgefallen ist. Ja, ansonsten die Folge ganz klar eine super Umsetzung des Mangas. Was ich ein bisschen traurig fand, ist die Animation des Dämonenhundes, aber naja, wie soll man das auch machen? Also der ist schon einigermaßen, ja, gut animiert, aber ich meine, wenn man jetzt so einen Mythos animieren soll, ist es, stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Ich wüsste auch nicht, wie man das verbessern könnte. Von daher, ja, weiter geht's dann mit der Episode 612. Das ist der dritte Teil zu diesem Dämonenhund-Fall praktisch, oder wenn man das so sieht, der zweite praktisch. Ja, den habe ich jetzt nur live gesehen und ein bisschen flüchtig auf Japanisch. Also, auf jeden Fall werden dort Ran und Kazuha verfolgt. Das fand ich ziemlich aufregend auch, obwohl ich ja natürlich schon aus dem Manga wusste, wie es dann ausgehen wird. Sonst auch gut animiert und ja, bündig gehalten, also wieder kaum Ausführungen, was ja bei den 7 Kapiteln auch kaum möglich war, wenn man die in 4 Episoden unterbringen wollte, wie das ja auch früher schon der Fall war bei 6 Kapiteln. Wieder eine sehr gelungene Episode. Ich will jetzt noch kein Urteil zu fällen, ich will mir die Episode erst nochmal ganz und dann auch mit Untertiteln ansehen, damit ich da ein endgültiges Urteil zu fällen kann. Ja, und dass dann dieser Tomoaki Inubushi da auf einmal angegriffen wird, das hat mich doch schon sehr an diesen Hatamoto-Clan erinnert, der ja auch ganz, ganz früh im Manga mal irgendwann vorkam, ich glaube Band 4 oder 5 oder so, also sehr am Anfang, wo sich dann der Täter praktisch selbst angegriffen hat, um das so aussehen zu lassen, als wäre er angegriffen worden und sich damit aus dem Kreis der Verdächtigen ja hinaus befördern will, aber das hat er damals schon nicht funktioniert und dementsprechend wenig funktioniert es auch hier. Also, auch wenn ich jetzt hier schon den Täter verraten habe, aber der Trick, den hat Aoyama sich bestimmt auch schon wieder früher abgeguckt hier. Der Arzt wurde von Areide abgeguckt und die Möglichkeit, wie er daraus entkommen wollte, aus der Verdächtigung, obwohl ich jetzt auch hier nicht bestreiten will, dass der Fall trotzdem nicht gelungen sein kann. Der ist im Gegenteil sehr gut und ist ja auch klar, dass man bei fast 220 Fällen mal wieder irgendwelchen was bringen muss, was schon mal war. Also es geht ja kaum noch, dass man immer was Neues macht. Man erinnert an die Millionen verschlossenen Räume, wo dann ein Mord stattgefunden hat und irgendwie jede Folge dann heißt Mord im verschlossenen Raum, obwohl es schon Millionen Mal vorkam. Ja, und dann lief ja schon am 30. April lief dann auch die letzte Folge zum aktuellen Fall mit dem Dämonenhund, beziehungsweise dem letzten Fall, wo dann auch die Auflösung präsentiert wurde, die ich jetzt hier leider schon verraten habe. Aber ich hoffe mal, dass ihr die Folge trotzdem anschauen werdet und dann auch mitfiebern werdet, wie dich dann Conan wagemütig dem Dämonenhund in den Weg stellt. Und natürlich bleibt neben dem Täter natürlich auch noch das Rätsel, wie denn dieser Dämonenhund entstanden ist. Vor allem, weil er ja auch im Gras immer Spuren hinterlassen hat und ja, den Tomoaki hier angegriffen hat, anscheinend. Und das haben ja auch Heiji und die eines anderen gesehen. Von daher bleibt dieses Rätsel natürlich noch zu lösen, neben dem Täter. Und ja, ich kann den ganzen Fall auf jeden Fall schon vom Manga her, wie ich immer schon sagte, hier empfehlen und werde mir auf jeden Fall die Anime-Version auch nochmal anschauen. Gut, dann kommen wir zu den aktuellen Songs. Da gab es ja jetzt erstmal ein neues Ending, das ja wahrscheinlich schon im letzten News-Podcast Erwähnung finden sollte, aber das kam dann auf einmal so spontan, dass wir es gar nicht mehr einbringen konnten. Und ja, also ich muss sagen, wie auch schon viele andere gesagt haben und was Marcel auch schon meinte, dass da sehr viele ja, Wiederholungen praktisch aus der jeweiligen Episode immer zu sehen sind und dass die Animation mit dem Skateboard und Ran und Conan so ein bisschen langweilig ist. Ich habe mich eigentlich sehr auf das neue Ending gefreut, auch wegen des Liedes, aber ja, animationstechnisch ist es also nicht so sehr gelungen. Von daher kann ich dem Ganzen auch nur maximal zwei Detective Voice Abzeichen geben, aber ich gebe einfach mal aus Protest nur eins. So. Also zum Ende würde ich es auch noch sagen. Also ich fand auch die Animation jetzt nicht gerade klasse. Und das war jetzt, ist ja jetzt eine Woche oder zwei direkt nach dem Unfall in Japan rausgekommen. Jetzt sagen natürlich viele, ja, die hatten da nicht die Zeit und sowas, das zu machen, aber ich denke mal, die hatten das schon davor. Und ja, also dass dann so viele Wiederholungen aus der Episode davor kommen und eben die Animationen nicht sehr gut sind, dafür finde ich, das ist echt, naja, nicht so wirklich klasse geworden. Obwohl ich den Song mag, also das ist schon. Ja, stimmt. Also das mit der Katastrophe wäre natürlich ein Grund dafür, dass die dann ja, weniger Zeit hatten, viel zu animieren. Und ich würde auch sagen, die Animationen sind diesmal wirklich misslungen. Also erstmal sind Conan und Ran da fürchterlich gezeichnet, wie ich finde, vor allem im Gesicht. Und dann allein auf die Idee zu kommen, dass sie beide stehend auf seinem Skateboard da durch die Luft fliegen und dann so komische Funken hinter sich her sprühen, ist schon sehr, ja, abwegig irgendwie. Also, ja, also ist wirklich enttäuschend, fand ich die Animation her, auch wie du meintest, durch die langen Wiederholungen der Episode. Deswegen würde ich animationstechnisch ausnahmsweise 0 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Obwohl man eigentlich den Einfallsreichtum hier nochmal hervorheben muss, also sowas sich einfallen zu lassen, ist schon eine hervorragende Leistung. Ich glaube, sowas wäre keinem anderen eingefallen. Ja, weil es einfach so absurd ist. Das ist wie eine Hexe auf einem Staubsauger. Einfach mit Richtig. Besen. Das ist ein Ja, guter Vergleich. ich finde schon, es sollte irgendwie einen Sinn ergeben, also dass es auch was mit der Serie zu tun hat und dass eben Conan Skateboard fliegt und so und naja, das ist völlig abwegig, finde ich. Ich wollte noch zum Lied sagen, also das finde ich mal wieder eine schöne Abwechslung, wie ihr auch. Also ich fand es ziemlich gelungen und denke auch, das ist vom Breakers ein ziemlich gutes Lied gewesen. Geworden, meine ich, nicht gewesen, läuft er noch. Und dem würde ich 3 von 5 geben. Also ich mag jetzt die Stimme von Daigo, dem Sänger, nicht so besonders, aber instrumental gefällt es mir sehr gut, ist auch so ein bisschen japanisch angehaucht, was mal was anderes ist. Und ja, das Lied denke ich, rettet das Ending noch so ein bisschen. Deswegen würde ich insgesamt 1 von 5 geben. Also wir halten fest, das Ending ist einfach ein einziger Mondnachtstreich, wenn man das mal so sagen will. Und also ich wünsche mir auf jeden Fall das alte Ending zurück, aber das kommt ja nicht mehr wieder. Das war ja auch schon, damals gab es ja auch schon die ganzen guten Endings. Kommen ja alle nicht wieder, schade. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich das alte Ending von den Zeichnungen her auch nicht gerade klasse fand. Also, eine Freundin und ich hatten uns über das Ending ganz schön amüsiert, als Shinichi da so am Baum lehnt und dann echt aussah wie Nashorn. Und wir konnten uns das nicht mehr einfangen vor Lachen. Oh Mann. Sah echt so aus, Ja. aber naja. Ja, stimmt, aber in letzter Zeit war in den Endings der, also im letzten Ending, der Zeichenstil wirklich nicht so gut. Beim vorletzten Ending von Mikuragi fand ich den Zeichenstil aber noch ganz gut, aber danach irgendwie, ich weiß nicht, hat nachgelassen. Was ich auch mal sehr komisch fand, oder immer noch finde, ist immer dieser Kasten außenrum zum 15-jährigen Anime-Jubiläum. Der stört irgendwie immer ein bisschen. Also, wenn ich ein Ending habe, dann will ich auch das Ending sehen und nicht irgendwie komische Werbung zu irgendwas. Naja. Aber das ist doch jetzt inzwischen weg, oder? Seit ein paar Episoden. Also ich glaube, in den letzten habe ich es nicht mehr gesehen. Doch, doch, es kam noch. Es kommt nur, glaube ich, wie das Ending das erste Mal ausgestrahlt wurde. Da ist, glaube ich, weggefallen. Ah, okay. Wurde das nicht auch nochmal mit alternativer Fassung gezeigt zuerst? Oder irre ich mich da jetzt? Oder bin ich beim Opening? Nee, nee, das, oder? Warte mal. Doch, das Ja, Ending doch, wurde, doch. glaube ich, auch zuerst alternativ. Oder? Keine Ahnung, bin mir sicher. Ja, doch, am 9. April, da habe ich sogar noch eingeschaltet. Das war kurz nachdem wir dann den Podcast für April gemacht haben, deswegen, weil wir es dann noch nicht erwähnt hatten. Und da kam dann das neue Ending. Ja, doch, das war mit alternativen Animationen da. Und da war auch dann weniger Rückblende. Da haben die früher zurückgeschaltet, im Lied nach den Rückblenden. Also da waren dann mehr alte, neue Animationen sozusagen. Okay, da würde ich sagen, machen wir mal weiter hier mit dem Opening 31, weil wir auch noch mal zum Abschluss kommen wollen hier in diesem News-Podcast und nicht ewig in die Länge ziehen wollen. Das Opening habe ich jetzt, glaube ich, erst einmal gesehen, weil ich auch die Episoden nicht so stark verfolgt habe in letzter Zeit, beziehungsweise die aktuellen. Ich weiß gar nicht, wann das erstmal gesendet wurde und will mir dementsprechend auch noch kein Urteil zu den Animationen oder zum Lied erlauben, obwohl ich glaube, wenn ihr jetzt darüber sprecht, dass es wieder in mein Gedächtnis zurückkommt. Das wurde doch erst in der letzten Episode, glaube ich, angespielt, oder? Ja, Vertue ich doch, mich da? Episode 613 war das am 30. April, genau. Also das war der vierte Teil von diesem Heiji-Fall. Obwohl es mich da wundert, dass dann diese Dämonenhund-Szene, die ja in dem Opening davor schon dran kam, dass sie dann nochmal in dem Opening gezeigt wird, obwohl der Fall ja schon beendet war. Mit der Folge, wo das Opening dann gezeigt wurde. Und Heiji daraufhin nochmal mit Conan neben dem Skateboard cool läuft. Also, es ist. Ach so, ja, zu dieser neuen Szene mit dem Hund. Ich denke, die war jetzt nur das erste Mal. Die hatten die noch irgendwie animiert, so zum Spaß. Und beim nächsten Mal kommt dann irgendwas anderes einfach. Ne, die ursprünglich wahrscheinlich gedacht war für die Stelle. Also ja, zu den Animationen, die finde ich diesmal wirklich sehr klasse. Also im letzten Opening, das war ja, da waren ja nur Conan, Ran, Shinichi und Kaito Kid, wenn ich mich richtig erinnere. Diesmal kommen eben noch Und die Shinichis Sängerin. Eltern und Ja, die und die Sängerin. Tanzende. Ach, das Wichtigste vergessen. ja, also diesmal sind die Animationen wirklich klasse geworden, finde ich. Auch die Szenen, die ausgewählt wurden und vor allem die Gestik. Also die Charaktere werden hier diesmal nicht nur gezeigt, sondern die haben auch alle irgendeine Gestik. Zum Beispiel Ran und Conan reagieren auf das Flugzeug. Oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da alles war. Also die Detective Boys waren irgendwie erschreckt vor so einer Schlange und so. Auf jeden Fall Also waren da einige. das erinnert mich jetzt ja auch sehr an dieses eine deutsche Opening, wo die da alle zuerst nebeneinander gingen und dann auch alle gezeigt wurden. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Aber ich erinnere mich jetzt auf jeden Fall auch wieder an dieses Opening, an das 31. hier. Ah ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ihr meint, wo dann Conan und Ran in Hand gehen und so weiter und die Detective Boys daneben hergehen und so weiter. Ja, das war Ja. von Rina Ayuchi, dieses I can't stop my love for you, oder wie hieß das auf Genau, ich Deutsch? weiß es Ich kann nicht. nichts dagegen tun, glaube ich, Ah, genau. das kann Genau, ja. sein. Das erinnert mich so ein bisschen daran, von der Animation her. Was ich auch aber auch sehr gelungen fand, war der Anfang, wo Conan da nach der Sonne greift. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es war Ja, Conan. Conan. Das fand ich voll cool. Also Also das sieht man ja das. oft auch in anderen Animes, dass sie dann so episch nach irgendwo hingreifen. Und das fand ich jetzt echt cool. Und das auch ein bisschen sommerlich wirken lassen, so dass es halt kann länger gesendet werden, wenn man das mal so sieht. Ja, richtig. Also die Hand am Anfang hat mich erstmal so an Steins Gate, so einen anderen Anime, der gerade läuft, erinnert, wo es auch ein häufiges Motiv ist. Und dann, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, gefällt mir auch diese Farbenauswahl sehr gut, das Design. Also dieses Frühlingshafte so, das erinnert mich sehr an Doing All White. Das war ja das Ending von Garnet Quo um Episode 530 rum. Das fand ich damals schon sehr schön. Und diesmal finde ich es auch sehr passend. Also sehr fröhlich, dieses Opening. Und auch die Schlussszene gefällt mir da sehr gut mit dem Big Ben, der nicht ganz richtig gezeichnet ist, weil da so ein paar Herzen sind statt anderen Motiven drin, was ja auch eine Bedeutung wahrscheinlich haben wird. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich finde auch gut, dass da eben ziemlich am Anfang, nachdem dann eben Ran und Con gezeigt wurden, dass da nochmal die ganzen Szenen, die sie zusammen erlebt haben, dass es nochmal so eine Rückschau gezeigt wurde. Also so als Vorschau auf den London-Fall, nehme ich jetzt einfach an. Ja, stimmt, das fand ich auch sehr schön, dass die es neu animiert haben und auch die Federn da und diese blauen Federn waren ziemlich gut animiert, wie ich fand. Den Big Ben fand ich auch sehr gut am Ende übrigens. Aber was ich ein bisschen komisch und auch irritierend fand, war diese Sequenzen dazwischen drin, wo da auf einmal der Sänger gezeigt wurde. Also ich habe das Opening jetzt nur alleine gesehen und nicht mit der Episode zusammen. Von daher bin ich mir auch unsicher, ob das dann da wirklich so gezeigt wurde. War das so? Ja, doch. Das Das war so, war ja schon ein bisschen komisch. Also das haben die ja früher nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit Doch, der... doch. Das Ja? gab es beim Opening 6 auch von Beast. Da, bei Girigiri war das genauso. Da war es aber fast noch schlimmer, weil das damals so wie mit billigen PowerPoint-Animationen irgendwie wirkte. Also es war sehr merkwürdig, dieses Opening. Also die hatten damals auch keine neuen Animationen im Gegensatz zu jetzt verwendet. Aber diesmal finde ich diese Szenen mit der Band gar nicht schlecht. Also die sehen schon recht qualitativ aus und sind auch stimmig. Also so schwarz und rot so ganz passend. Also ich finde die ganz in Aber Ordnung. als Einleitung auf die Serie ist es nun irgendwie nicht so passend, muss ich sagen, finde ich. Also, ich habe mir da schon gewünscht, dass ein paar Animationen zu Detective Conan kommen. Obwohl jetzt ja vielleicht auch bei Opening 30, beim letzten, wo ja diese Tänzerin die ganze Zeit gezeigt wurde, es könnte ja vielleicht so eine Überleitung gewesen sein, dass wieder jetzt so ein Sänger da auf einmal auftaucht, wenn man das mal so sieht. Ja, ich dachte auch, dass es im Moment irgendwie bei denen total hoch im Kurs steht, dass die da auf einmal irgendwelche Sänger mitten in ihrem Opening zeigen. Also in dem einen jetzt Sänger und in davor die Sängerin ja eigentlich auch, nur eben als Anime bezeichnet. Also, keine Ahnung, vielleicht ist es ja gerade voll Trend oder so. Ja, ich kann mir auch nur erklären, dass es irgendwie so Lust machen soll auf das Lied. Ja, irgendwie so. Wobei ich jetzt die Bandausschnitte ehrlich gesagt sogar weniger störend finde als die Tänzerin im letzten Opening, die ja animiert war. Also diesmal hat es mich gar nicht mal so sehr gestört. Aber drin sein sollte es natürlich nicht. Man sollte natürlich eher was über Detektiv Conan sehen, da habt ihr schon recht, ja. Aber das sehe ich erstmal ganz anders. Also ich fand die Tänzerin, die fand ich deutlich besser als die Sequenzen auf einmal, wo dann reale Sachen gezeigt wurden. Das passt irgendwie nicht, finde ich. Da fand ich schon die Tänzerin, die auch animiert war, ein bisschen besser. Weil mit der Band, da kann ich jetzt als so Musikleie hier bei Detective Conan nicht wirklich was anfangen. Und bei der Tänzerin, die hat wenigstens ein paar coole Gesten gemacht und so weiter. Also meine Meinung, also. Jetzt seid bloß glücklich, dass es die Band war und nicht irgendwelche Szenen aus dem Real-Life-Movie oder so. Ja, kann ich schon verstehen, dass du die Sängerin da besser fandest. Also mich hat die irgendwie gestört, ich weiß nicht. Die war auch so mittelmäßig animiert und so und naja, gut, egal. Wobei ich das letzte Opening auch von Mal zu Mal besser fand. Also von Episode zu Episode hat mich das mehr angesprochen und ich finde es jetzt auch richtig gut. Also muss ich sagen, ich weiß noch nicht, ob das neue Opening da jetzt... Ja, das fand ich von Anfang an gut. Vielleicht wird das jetzt von Mal zu Mal schlechter. Ich bin mal gespannt. Ja, also von den Animationen her, von den 10 würde ich auf jeden Fall 4 bis 5 geben. Allerdings durch diese, ja, Bandvideos wirken die schon ein bisschen negativ. Dadurch verschlechtert sich das bei mir so ein bisschen auf, sagen wir, 3 von 5. Und das Lied finde ich sehr stimmig. Beast hat ja immer hohe Qualität. Und das gefällt mir auch sehr gut. Nicht ganz so gut wie Girigiri, aber besser als Shodo, das Opening. Und dafür gebe ich auch 5 von 5. Und insgesamt dann 4 von 5. Ach ja, Teardrops hat mir übrigens auch immer von Mal zu Mal besser gefallen. Also nicht das Opening an sich auch, zumal dann irgendwann ja auch der Dämonenhund da reinrutschte und dann Heidi Entchen in diesem Opening war. Aber vor allem das Lied. Das Lied fand ich total toll, obwohl es ja irgendwie sehr schlecht, also die Single anscheinend schlecht verkauft wurde, ne? Naja, die Animationen, die sind ja von Mal zu Mal gleich. Da konnte ich mich jetzt irgendwie auch nicht mit so mit der Serie Detective Conan identifizieren, eben wegen auch wegen der Sängerin. Aber das war auch der Punkt bei mir, was das von Mal zu Mal besser wurde. Und du hast auch recht mit der Annahme, dass das schlecht verkauft wurde. Das stimmt schon. Soweit ich das gehört habe. Ich glaube von Marcel. Ja, das stimmt stand, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo, aber es war auch irgendwie anders als die vorherigen Lieder, so vom Stil her allgemein, so etwas modern. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus in der Richtung. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal einfach weiter, bevor wir hier noch ewig am News-Podcast sitzen und ihr hier als Zuhörer ewig zuhören müsst. Wir haben nämlich ein volles Programm aufgrund der einwöchigen Verschiebung gerade eben verpasst. Holen wir jetzt mal nach die Anime-Episoden im Mai, wo jetzt ja die erste schon ausgestrahlt wurde aufgrund unserer Verschiebung. Und zwar lief gestern, also wenn ihr den Podcast rechtzeitig am Sonntag hört, dann lief am Samstag, den 7. Mai, schon die Episode 614. Das vom Tagebuch gespielte Geheimnis, auf Deutsch übersetzt Teil 1. Und dann läuft noch eine Woche später, am 14. Mai, die zweite Episode dazu, das ist die Episode 615. Also der Fall, der dreht sich um die Detective Boys, den fand ich damals, ja, passabel, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Da sind die auf jeden Fall in einem, wenn ich mal kurz den Inhalt erläutern darf, da sind die auf jeden Fall in einem Haus, wo dann auf einmal Musik von Bach gespielt wird. Also die Detective Boys, natürlich, die sind dann mit Agatha unterwegs, der hat mal wieder eine Panne und per Anhalter fährt er nach Hause, um Hilfe zu holen und die Detective Boys abzuholen. Es regnet dann, die wollen einen Unterschlupf finden und hören auf einmal Musik aus dem Haus von Bach und gehen dann da auch rein, weil auf einmal die Tür offen ist, nachdem keiner aufgemacht hat. Und das Haus ist dann eben ein bisschen mysteriös und dann merken sie auf einmal, dass da ein Mord geschehen sein könnte und ermitteln dann auch dementsprechend eben wieder. Also klassischer Detective Boys Fall praktisch. Werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen mal wieder. Vor allem, weil ich jetzt auch irgendwie in letzter Zeit ziemlich auf klassische Musik gekommen bin. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das jetzt gerade so gepackt. Von daher passt es auch gut, dass der Fall jetzt in nächster Zeit kommt. Und dann geht es weiter am 21. Mai und 28. Mai bisher, soweit bekannt ist, mit den beiden Episoden zum London-Fall. Fall, der ja dann praktisch kommt, der wird also im Manga-Fall der Zweiteiler, also der zwei Kapitel lange Fall über Inspektor Chiba, der wird übersprungen und stattdessen kommt dann die Offenbarung von Holmes. Also der Schüler von Holmes und Liebe ist null, soweit die beiden ersten Titel. Wie ja sicherlich viele von euch schon wissen oder so gut wie alle praktisch, ich kann es ja nochmal erläutern. Conan reist als Shinichi getarnt nach London und ja, weil er dort eingeladen wird praktisch und als Conan da nicht hinreisen darf, nimmt dann halt kurz das Apoptoxin ein und kriegt noch für die Rückreise per Flugzeug wieder eins mit, also eine Kapsel des Gegengifts für das Apoptoxin, nimmt dann eben auch noch Professor Agatha mit, indem er vortäuscht, dass er mit ihm nachfliegt. Ja, und dann sind halt Conan, Ran, Kogoro und Professor Agatha in London und entdecken dann auf einmal eine Morddrohung an eine Tennisspielerin, Minerva Glass. Dementsprechend müssen sie dann eben ermitteln und das war im Manga der bisher längste Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kapitel, auf jeden Fall sehr lang und ich könnte mir doch auf jeden Fall vorstellen. Ach, ich sehe hier gerade 743 bis 752, also ich glaube 9 Kapitel sind das. 10. 10 Stück sogar, okay. Ja. Ja, macht ja nichts. Dann werden das auf jeden Fall mehr als 4 Episoden, denke ich mal. Da könnte man auf jeden Fall. Ich würde mal jetzt einfach vermuten, 5, wenn nicht sogar 6 Episoden. Also damit haben wir dann schon 1,5 Monate bestimmt zu kämpfen. Zu kämpfen, wenn man den Fall nicht so mag, so wie ich. Obwohl London natürlich die Sherlock Holmes Hauptstadt praktisch ist. Von daher kann ich den Fall natürlich nur empfehlen. Na, ich könnte mir vorstellen, dass am Ende da noch ein bisschen was gekürzt wird. Also nicht gekürzt, aber im Manga war es ja ein bisschen gestreckt dadurch, dass diese Action-Szenen da mit den Tennisturnieren waren. Im Manga muss ja für jeden Schlag da ein neues Bild gezeichnet werden und im Anime kann das natürlich schneller gehen, denke ich. Deswegen könnten 4 bis 5 Episoden hinkommen. Naja, obwohl ich jetzt 4 Episoden mal nicht annehme für den Fall, der hier 10 Kapitel hat, wenn wir für 7 Kapitel schon 4 Episoden haben, also ich denke mal, dass da auf jeden Fall noch eine Episode dazukommen wird. Also ist meine persönliche Einschätzung. Schauen wir mal, was dann da passiert. Wir können jetzt hier natürlich spekulieren, aber das ist nicht Sinn des Ganzen. Aber ich frage mich, ob dann in dem Fall, also in der Folge davon auch Englisch gesprochen wird, denn das wäre cool, dann könnte man die Folge nehmen und würde die Hälfte davon verstehen. Wie war das denn bei anderen Folgen, wo auch Wermut Englisch gesprochen hat? Das weiß ich gar nicht mehr. In der deutschen Fassung von der einen Folge da mit Jody und Heiji wurde auch Englisch gesprochen, dann waren da deutsche Untertitel drunter, also wird es ja wohl in der japanischen Originalvorlage auch gewesen sein. Soweit ich weiß, war es auch so. Ich meine, ich habe mal die japanische Szene gesehen, weil ich wissen wollte, wie die da in Englisch reden. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht so erinnern, aber hatten die nicht auch in Folge 345 da mit Wermut auch ein bisschen Englisch geredet? Also es klang denn so ein bisschen sehr japanisch, aber ich glaube, ja, wird wahrscheinlich auf Englisch sein mit japanischen Untertiteln, nehme ich an. Das würde ich auch bevorzugen. Also nicht alles japanisch machen, das wäre irgendwie ein bisschen sinnlos. Ich würde dann auch sagen Englisch. Und da Aber wenn ich mich richtig erinnere, waren doch da sowieso zufälligerweise denn die Japaner, diese Tennisspieler oder so, dass es dann irgendwie auf Japanisch ging und nicht ja, alles auf natürlich. Manga. Also wieder so ein Mix auf jeden Fall. Da gucken wir mal, was sie dann machen. Werdet ihr auf Ja, jeden Fall dann super. im nächsten News-Podcast schon hören. Alles wird sicher nicht auf Englisch sein, nur so ein bisschen am Anfang wahrscheinlich, denke ich, ja. Kommen wir erstmal zum dritten Realfilm, der ja im April im japanischen Fernsehen zu sehen war, beziehungsweise zusammen mit dem 14. Kinofilm. Und die beiden habe ich ja noch nicht gesehen. Von daher übergebe ich es einfach mal an Marcel, der da ein paar genauere Daten sicherlich hat. Ja, also ich habe die ersten 20 bis 30 Minuten gesehen. Also erstmal zum Titel, das heißt ein Herausforderungsschreiben an Shinichi Kudo, das Rätsel um die Legende des Wundervogels, ungefähr übersetzt. Also erinnert ja vom Titel auch wieder an den ersten Realfilm, wo es auch ein Herausforderungsschreiben an Shinichi gab. Und der Realfilm spielt eben 100 Tage vor Shinichis Schrumpfung zu kommen. Zuerst mal positiv, die Musik ist wieder der alte Jazz-Soundtrack, was mir sehr gut gefällt. Und allein bei Kogoros Auftritt musste ich sehr lachen, dass da wieder dieser typische Kogoro Musiktrack kam. Und auch der Schauplatz ist diesmal sehr vielversprechend, wie ich finde. Also im ersten Realfilm war das so ein bisschen künstlich, fand ich fast, und improvisiert teilweise. Da merkte man irgendwie, dass es keine sehr teure Produktion war. Und beim zweiten Realfilm war es ja dieses Hotel. Und jetzt im dritten ist halt dieses doch sehr interessante Dorf mit dem, ja, Mythos und also diese Legende der Wundervögel, die ihre Opfer irgendwie an Bäumen aufhängen. Und da geschehen eben dann, als Shinichi und Ran und Sonoko da ankommen, geschieht so ein Mord, eben auf dieselbe Weise, wie der Vogel seine Opfer erlegt, dass das Opfer urplötzlich an so einem Baum zum Beispiel aufgehängt wird. Und man weiß eben nicht, wie es passiert ist, wie das Opfer dann in den Baum gekommen ist. Und das alleine ist schon sehr vielversprechend, finde ich, der Fall diesmal, im Gegensatz zu den letzten beiden Realfilmen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Zum ersten Mal haben jetzt zum Beispiel Shinichi und Ran neue Schauspieler. Die machen ihren Job auch ganz anständig, finde ich. Aber Eri ist jetzt zum Beispiel auch dazu gekommen und die hatte da so ein bisschen sehr merkwürdige Gestik am Anfang. Also sie wirkte ein bisschen sehr kindisch, fand ich. Und ja, es war einfach ein bisschen übertrieben. Und auch Ran hatte so eine komische Szene mit ihrem Karate. Ja, das war etwas merkwürdig, wie sie es eingesetzt hat gegenüber den Reportern. Wenn ihr das denn seht, ja. Und Shinichi war auch irgendwie an einer Stelle ein bisschen kindisch, wie ich ihn eher nicht vermutet hätte. Also der hat er den anderen versucht, irgendwie Angst einzujagen, aber ich denke nicht, dass er das jetzt im Manga oder so tun würde. Ja gut, das ist ja keine vom Manga abhängige Veröffentlichung. Insofern haben die sich da ein paar Freiheiten erlaubt. Ja, insgesamt ist es ganz vielversprechend, aber ich werde mir den zu Ende angucken. Okay, dann machen wir weiter mit der 11. OVA, nachdem ja jetzt die 7. schon den Schreibwettbewerb gewonnen hat. Geht es jetzt weiter mit der 11. OVA, die trägt übersetzt den Titel Geheimeinweisung aus London. Und wie man jetzt vermuten könnte, gibt es da Geheimeinweisung aus London. Und zwar genau dann, wenn nämlich Conan und Ran, Kogoro und Professor Agatha in London sein werden. Die OVA erscheint am 23. Juni in Japan und wird dort auf DVD erhältlich sein. Und mysteriöserweise wird auch Okiya dort eine Rolle spielen, deswegen bin ich auch schon besonders gespannt darauf. Und wie man annehmen könnte, gibt es ja eine Verbindung nach London. Und deswegen auch mit dem 23. Juni kann man dann auch schon schlussfolgern, dass der London-Fall entsprechend lange gehen wird, wie wir ja auch schon vorhin besprochen hatten. Ja, bei uns sind auch schon einige Bilder im Newsblog zu sehen und das Cover der OVA, die könnt ihr euch da gerne mal angucken. Okay, dann kommen wir jetzt zum 15. Film, der am 16. April, und zwar genau einem Tag nach dem Realfilm 3 und dem Kinofilm 14 im japanischen Fernsehen anlief, beziehungsweise lief jetzt der 15. Film natürlich im Kino an, wie das in jedes Jahr auch immer der Fall ist. Ja, und wie ihr da jetzt auch schon im Newsblog in den aktuellen Spoilern lesen könnt, habe ich da mal eine kurze Inhaltszusammenfassung des 15. Kinofilms zusammengefasst und auch entsprechend die Informationen, die bereits im Wiki standen, dorthin übertragen. Ja, soweit gibt's ja noch nicht viel zu berichten, außer dass der Film auch sehr große Erfolge feiert. Zum Beispiel, dass er in der ersten Woche auf Platz 1 der japanischen Kinocharts war und in der zweiten Woche, glaube ich, auf Platz 2 Und international ohne Nordamerika war der Film ja auf Platz 6 gelistet. Also nicht schlecht, würde ich sagen, für den Film. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der da wieder ein paar Rekorde jagt von bisherigen Filmen, zum Beispiel mit den Einnahmen oder Zuschauerzahlen. Auf jeden Fall wirkt der Film auf mich sehr ansprechend, auch mit dem Winterfeeling. Und ich habe hier aus Japan sogar die Broschüre zum Film zugeschickt bekommen und habe da mal durchgeblättert und ein bisschen ja auch gelesen und daraus auch den Inhalt übersetzt, beziehungsweise mir übersetzen lassen. Muss sagen, also dass das schon sehr ansprechend ist und ich mir den Film auf jeden Fall, ich glaube, das wird der erste Film sein, den ich mir mit deutschen Untertiteln anschauen werde, wenn er dann rauskommt, nachdem ich das ja bei Film 14 nicht getan habe, weil ich Kaito Kid überhaupt nicht mag. Jetzt werde ich es wahrscheinlich mal tun. Der Film spricht mich auf jeden Fall sehr, sehr stark an. Auch mit dem ganzen Winterfeeling. Ich bin ja ein bekennender Winterfan. Ja, nachdem ich jetzt hier so einen langen Monolog gehalten habe, lasse ich euch auch mal wieder zu Wort kommen, indem ich jetzt hier mal die Magic File 5 anspreche. Das habe ich mir auch mal angesehen. Das ist übrigens das erste, das ich mir überhaupt jemals angesehen habe und war dementsprechend auch verwirrt. Vor allem, weil ich noch nicht mehr wusste, was eine Magic File ist und ich mir das einfach so mal angeguckt habe. Aber wie ich dann feststellen musste, ist es angeblich wahrscheinlich die Nachgeschichte dazu. Wie es bei Magic Fighting immer so ist. Ja, was ich dann auch feststellen musste. Ja, ich werde mir die ganze Magic File auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ich auch den Film gesehen habe. Das ist natürlich logisch. Was ich aber jetzt schon genial fand, war natürlich, dass Heiji dabei war und der da auch mal richtig so auf die Schippe genommen wurde. Und vor allem, weil ich gerade davor, als ich mir die Magic File angeguckt habe, hatte ich noch einen Ohrwurm von der Teitan Grundschule, von dem Song. Und als sie das dann gesungen haben, da habe ich mich gefreut. Naja, Detective Boy ist eben, naja, obwohl ich dann auch das bisschen zu lustig fand. Ich hoffe mal, dass das dann in den bisherigen Magic Files auch mal so war und nicht, dass jetzt der Film dementsprechend lustig auch sein wird. Das wäre dann schon ein bisschen schlimm. Eigentlich glaube ich, die Magic Fights, ich habe jetzt nur 4 und 5 eben gesehen. Ich glaube eigentlich, dass die immer sehr lustig aufgelegt werden. Also zumindest war es bei 4 jetzt auch so, dass dann wirklicher Fall nie zustande kommt. Eben immer so ein Scherzfall mehr oder weniger. Ja, und. Ja, und dann fand ich es auch noch ein bisschen komisch oder traurig eher für mich als Okia-Fan, dass dann der leider nicht zu Hause war, als dann Randa das Geschenk hinterlassen hat. Naja, okay. War ja irgendwie klar, dass der da keine große Rolle mehr haben sollte in der Magic File. Also, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Nächstes Jahr. Vorm Weltuntergang. Und dann sind wir soweit auch durch mit dem Anime in Japan. Das war ja jetzt hier ziemlich lang. Weiter geht's dann natürlich mit dem Manga in Japan. Da haben wir wieder drei neue Kapitel. Und zwar das Kapitel 772, 73 und 74 mit einem Bombenleger in der Detektei Mori, wo natürlich auch jetzt Zera wieder eine Rolle spielt und Shinichi komischerweise auch wieder. Ja, was ich sagen muss und auch ziemlich gut finde, ist, dass die Handlung jetzt irgendwie rasch vorangeht. Also früher war es ja immer so, dass es mal einen Fall mit Okia gab und dann erstmal 10 Fälle wieder nichts und dann doch wieder einer. Mir so ganz kleine Informationen, dann wieder nichts. Und das war ja auch schon bei Esuke immer so. Und jetzt mit Zera. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier einfach nur mal ist, weil sie eingeführt werden soll. Oder ob das jetzt generell die ganze Zeit so gemacht werden soll. Ich bin mal gespannt, was dann da folgt. Was ich aber jetzt auch nicht hoffe, dass da noch ein dritter Fall mit Zera hinterherkommt, sondern dass jetzt auch mal wieder was anderes kommt. Zum Beispiel ein Detective Boys Fall, die ich jetzt schon wirklich vermisse, irgendwie. Obwohl die ja auch bei dem aktuellen Fall jetzt mit dabei sind. Von daher ist das nicht ganz so schlimm mit dem Entzug. Auch mich würde es gar nicht stören, falls sie nochmal kommt. Und wenn dann auch was passiert, wäre es ja noch besser. Ich will, dass Sarah mal auf Heiji und Kasuha trifft. Vor allen Dingen, weil jetzt mal ein Heiji und Kasuha-Fall wieder kommen müsste, weil einmal im Jahr ist es ja Pflicht. Wo wir überhaupt gerade mit Treffen von Zera sind, da gab es ja jetzt gerade ein aktuelles Interview mit unserem werten Mangaka Gosho Aoyama, der da ein paar Informationen bekannt gegeben hat, was denn ein Treffen zwischen Zera und Aihaibara angeht, glaube ich, war das, dass der die auf jeden Fall nochmal aufeinandertreffen lassen will. Und ja, jetzt sind natürlich ganzen Spekulationen wieder am Laufen. Was ich jetzt auch natürlich annehme, ist, dass Zera Akais Schwester ist. Es müsste eigentlich so sein. Akai ist ja tot. Also, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er tot ist. Und wenn jetzt eine Schwester kommt, dann könnte natürlich hier Ai wieder die Organisation spüren. Vor allem, weil es ja noch das Geheimnis mit Akemi Miyano und Akai zu lüften gibt, was ja eigentlich wusste. Und von daher wäre jetzt eine Schwester eigentlich das einzig Sinnvolle, wenn Aoyama wirklich Akai, also nicht mehr am Leben erhalten will. Ich weiß noch nicht, was er da geplant hat mit seinem komischen Namenmann da. Ja, darüber hinaus gab es natürlich auch noch ganz viele andere Punkte, über die Aoyama gesprochen hat. Könnt ihr alles natürlich bei uns im Newsblog nachlesen, wie alle Informationen in diesem News-Podcast hier. Ja, besonders interessant ist natürlich auch noch, dass Aoyama die Serie beenden will, wenn er Agathas Alter erreicht hat. Da bin ich mal gespannt, ob er das dann durchhält. Noch jetzt hier in 4 Jahren einen Abschluss zu finden. Ich habe da auch schon mit Marcel drüber gesprochen, dass ich es das nicht glaube, weil einfach noch zu viel offen ist. Also angefangen bei den Kassetten von Ais Eltern oder ich glaube Mutter, über das eben mit der Schwester, über den Narbenmann, über Borben, über Okia, über Eske, über alles Mögliche, mit den ganzen Paarungen und was weiß ich was. Also das kann man, glaube ich, unmöglich in 4 oder 5 Jahren auflösen, wenn man jetzt hier 15 oder 17, 16, 17 Jahre aufgebaut hat, obwohl es auch langsam schon wieder so ein bisschen runtergeht von den Anzahl zu lösenden Sachen mit Takagi und Sato haben wir jetzt schon erste Auflösung, dann mit Shiratori und jetzt auch Chiba, was ja im Anime noch folgen wird. Ja, aber ich glaube nicht, dass es in 4 oder 5 Jahren einen Abschluss finden wird. Und auch allein mit der Organisation, was sie denn für Ziele verfolgen und so weiter, da müsste es dann, wenn schon, überhaupt einen super Mega-Fall geben mit 20 Kapiteln oder so, wie es in Band 58 war. Und dann davon 2, 3 Stück, damit da hier irgendwas an Änderungen kommt. Ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird. Es gibt ja nur, das sind 200 Kapitel, die dann jetzt ungefähr noch übrig sind, wenn wir 50 Kapitel im Jahr annehmen. Und 200 Kapitel, das alles aufzulösen, das ist doch schon ein bisschen, wenn man es jetzt 800 Kapitel lang aufgebaut hat. Wobei natürlich jetzt auch Kapitel 1000 das Ende sein könnte. Nachdem er jetzt auch bekannt gegeben hat im Interview, dass er die Manga-Serie, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen will, mit 170 Bänden nicht übertrumpfen will an der Bandlänge. Schade wäre es dann natürlich, dass es kein 1412. Kapitel gibt mit Kaito Kid, aber er hat ja aber auch angekündigt, dass er Magic Kaito im Sommer weiterführen will. Also jetzt bald. Ist ja noch kein Sommer, offiziell. Jetzt aber Kapitel 1, 4 und 2 wäre mir auch echt, boah, das wäre mir echt zu heftig. Also ich glaube, so lange würde ich Detektiv Conan nicht durchhalten zu gucken. Immer wieder das Gleiche, das ist dann doch irgendwann zu viel. Ich wünsche mir irgendwann, Detektiv Conan wird wirklich in diesen 4 Jahren einfach aufhören. Aber glauben, dass der es schafft, tue ich auch nicht. Habe ich auch schon mit jemandem darüber diskutiert. Also. Na, ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, als der, der es recherchiert hat, dass er es ja eher so formuliert hat, als er würde gerne aufhören, wenn er dieses Alter erreicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er genau das Alter von Agatha jetzt kennt. Also wahrscheinlich ist es eben nur in diesem einen Digest-Book veröffentlicht worden und dann hat er einfach nur sein Okay für das Alter gegeben und ich weiß gar nicht, ob er sich daran noch erinnert. Soweit dann auch zum Manga in Japan. Dann haben wir noch zwei weitere Nachrichten. Und zwar wurde in Italien der 68. Band veröffentlicht. Wer sich nicht mehr daran erinnert, der 68. Band ist der Band, der jetzt hier auch bei uns im Dezember erschienen ist. Im letzten, also der aktuelle Band. Und in den USA ist der Band 38 erschienen. Wer sich nicht mehr daran erinnert, der ist mit mir auf einer Wellenlänge. Denn ich erinnere mich auch nicht mehr dran, weil das schon so lang her ist. Ich glaube, da war irgendwas noch mit Matsuda oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, ich glaube, das war dieser mit der Organisation. Da, ja, kommt hin mit Matsuda wahrscheinlich. Also lest das einfach bei uns im Newsblog nach. Ich will es jetzt auch nicht länger in die Länge ziehen. Und beende den News-Podcast jetzt hier einfach an dieser Stelle. Wie gesagt, ihr könnt uns auf Facebook liken, Conan News dort, auf Twitter liken, Conan News dort auch. Auf YouTube sind wir auch zu finden mit ein paar Outtakes, wahrscheinlich auch zu diesem News-Podcast hier. Und natürlich auch zu vorigen Conan-Casts. Und ansonsten sind wir auch auf Animax zu finden. Wir sind auf iTunes, dort könnt ihr uns abonnieren. Gebt dort einfach mal Conancast ein, wenn ihr uns da finden wollt. Also, ihr könnt uns nicht entkommen. Liked uns und abonniert uns und alles Mögliche. Und wenn ihr Kommentare habt zu dem News-Podcast, könnt ihr die gerne hier in die Kommentare schreiben. Dafür ist die Funktion da. Dann möchte ich an dieser Stelle den News-Podcast beenden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Juni. Tschüss. Tschüss.